طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنا قد بدأنا بارك الله فيكم في باب نواقض الوضوء، وقلنا أن الناقض الأول هو النوم، هو النوم. وتكلمنا المرة الماضية في المرة السابقة بارك الله فيكم عن اختلاف أهل العلم في هذه المسألة على خمس أقوال، على ثماني أقوال. واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضوان الله عليه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. رواه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وفي رواية أنهم يوقظون للصلاة، وفي رواية: حتى إني لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون. وفي رواية عن أنس: يضعون جنوبهم. واختلف أهل العلم في ذلك بالنسبة للنوم. والصحيح بارك الله فيكم من الأقوال الثمانية أن النوم ناقض للوضوء، أن النوم ناقض للوضوء. والنوم بارك الله فيكم هو ما يجعل على القلب شيئا ثقيلا بحيث لا يعلم الإنسان لا ما في محيطه، ولا يعلم الإنسان، خلاص ينقطع الإنسان بتفكيره عن الأمور. أما بارك الله فيكم يعني الخفقة أو الخفقتان أو النعاس، فالنعاس شيء آخر. النعاس هو ما يخالط الإنسان فيشعر الإنسان بثقل شديد، ولكنه يستطيع أن يعني أن يعلم ويعرف الأمور الظاهرة التي تجري من حوله. هذا هو الفرق بين الاثنين. وقلنا بارك الله فيكم أن القول الأول لأهل العلم أن النوم ناقض مطلقا، القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا الوضوء، القول الثالث يعفى عن خفقة وخفقتين، والخفقة هي أن يميل الرأس هكذا، القول الرابع أن النوم ليس بناقض وإنما مظنت نقض الوضوء، الخامس إذا نام على هيئة من هيئات المصلي فإنه لا ينقض ولكن إذا اضطجع فإنه ينقض، القول السادس أنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد، واستدلوا بحديث ضعيف جدا، القول السابع أن النوم لا ينقض الوضوء في الصلاة على أي حال، أما خارج الصلاة فينقض الوضوء. الثامن أن كثير النوم ينقض الوضوء وقليل النوم لا ينقض الوضوء. هذا الذي تكلمنا عليه المرة السابقة. والصحيح والله تعالى أعلى وأعلم يا أخوة أن النوم ناقض من نواقض الوضوء بأي حال، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، ولقوله ولحديث صفوان ابن عسال رضوان الله عليه قال: أمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم. والحديث رواه الترمذي وهو صحيح. وفيه أن بارك الله فيكم أن النوم لا ينزع لأجله الخف ولكنه ينقض الوضوء لقوله من نام فليتوضأ. والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. في هابن فورجس مال أنغفانن من دين هاندلونغن من دين كابيتل نمبر 6 ومن دين هاندلونغن دي داس وضوء أنجلتش ماخن وندام في أتسيل بارك الله فيكم داس دي جليرتن Dass die Gelehrten unterschiedliche Aussagen getroffen haben bezüglich Schlafen. bezüglich Schlafen. Und die Gelehrten haben 8 Aussagen getroffen diesbezüglich. Die erste Aussage war, jede Art von Schlaf, wenn man schläft, dann ist das Ungültigmachung des Wudus. Das wird, wenn du Wudu hast und du schläfst, dann ist dein Wudu ungültig. Zweitens, barakallahu fikum, die zweite Aussage, dass Schlafen überhaupt nicht Al-Wudu sozusagen ungültig macht. Wenn du auch schläfst, dann kannst du beten. Und die haben natürlich, barakallahu fikum, Hadith von Anas, was wir behandelt haben. Und zwar, die Sahaba, radwallahu alayhim, zur Zeit von unserem Propheten Muhammad, sie haben auf das Gebet gewartet, das Gebet von Isha gewartet, und sie haben geschlafen. Und dann haben sie gebetet, ohne Wudu zu machen. Und es gibt in einer Überlieferung, dass sie geschnarcht haben. Und in einer anderen Überlieferung, dass sie sich gelegt haben zum Schlafen, im Liegen geschlafen haben. Aber natürlich, barakallahu fikum, dies alles gibt es auch eine Überlieferung, dass manche Wudu gemacht haben und andere nicht. Und es gibt Hadith von Safwan, dass der Prophet Muhammad s.a.w. Sahaba befohlen hat, während sie auf der Reise waren, dass sie ihre Socken nicht ausziehen. 3 Tage, 3 Nächte, außer wenn sie in Janaba-Zustand sind. Aber wenn sie urinieren oder schlafen oder Stuhlgang haben, dann brauchen sie die Socken nicht auszuziehen, die machen nur Wudu. Und deshalb ist diese Aussage die richtigste, Allah Ta'ala ala alam, dass Schlafen Wudu ungültig macht, ob das kurz ist, ob das tief ist, ob das lang ist, ob das nicht tief ist. Erste Aussage, ungültig machen. Zweite Aussage, egal wie du schläfst, dein Wudu ist gültig. Dritte Aussage, Schlafen macht Wudu ungültig, außer wenn man so ein Knickchen nimmt, schnell so den Kopf nach rechts, ein, zweimal. Und es gibt dafür natürlich, barakallahu fikum, es gibt kein Fuß für diese Aussage in diesem Sammlung. Viertens, Schlafen ist nicht an sich selbst, pass auf, in sich, an sich selbst ist nicht Ungültigmachung für das Wudu, aber es gibt Wahrscheinlichkeit, wenn man schläft, dass man Wudu verliert. Und deshalb haben diese Aussage, Al-Shafi'iyya, die haben das gesagt, und die haben ein Hadith, Al-Ainu Wika'u Sah, das bedeutet, Barakallahu Fikum, das Auge ist die Bindung für Luft ablassen. Wer schläft, sollte Wudu machen. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Hadith von Ali, radhiyallahu anhu. Fünftens, barakallahu fikum, fünftens, wenn man schläft, aber in einer Form oder in einer Art und Weise, wie die Handlungen des Gebetes, das wird im Ruku', im Sujud, dann ist es in Ordnung, Wudu ist in Ordnung. Sechstens, Schlafen macht Wudu ungültig, außer wenn man im Ruku' oder im Sujud ist. Siebtens, Schlafen macht Wudu ungültig, außer wenn, im Gebet, wenn man schläft, dann ist Wudu gültig. Achtens, Langschlaf und Tiefschlaf macht Wudu ungültig. Aber wenn das nicht tief ist und nicht lang ist, dann ist Wudu in Ordnung. Das sind 8 Aussagen von den Gelehrten. Was ist die richtigste Aussage? Wir haben gesagt, die erste Aussage, Wallahu ta'ala ala wa'alam, Schlafen macht das Wudu ungültig. Schlafen macht das Wudu ungültig. Das ist, was wir voriges Mal, barakallahu fikum, behandelt haben. Wallahu ta'ala ala wa'alam. طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإن أقبلت حيضتك فدع الصلاة فإن أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الحديث رواه البخاري ومسلم. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. الإمام مسلم رحمه الله أشار إلى حث هذه الزيادة. حديث نمزواي نزيسيش بارك الله فيكم. حديث نمزواي ونزيسيش. عائشة رضوان الله عليها كام تم خفيت زاكتة إن شو اليوم عائشة زاكتة أين فخاو فاطمة بنت أبي حبيش. فاطمة بنت أبي حبيش كام تم خفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزاكتة إن وبخف أوغزانت الله إيه بن أنا فخاو دي بلوتونغ هات und keine Reinheit findet, soll ich das Gebet verlassen? Der Prophet Muhammad SAW sagte, nein. Das ist eine sozusagen Gefäßblutung. Das ist eine natürliche Blutung. Und das ist kein Haid, das ist keine Menstruation. Das ist keine Periode. Dann sagte der Prophet Muhammad SAW, wenn deine Periode eintrifft, wenn deine Menstruation eingetroffen ist, verlass das Gebet. Und wenn das zu Ende ist, dann wasch dich in einer Überlieferung, aber in dieser Überlieferung, dann wasch dir Blut weg und dann bete. Das Hadith wurde bei Al-Bukhari Muslim überliefert. Und bei Al-Bukhari, dann mach Wudu für jedes Gebet. Und Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah, hat diese Ergänzung verlassen. Und er hat das gesagt. Das ist Barakallahu Fikum das Hadith, was wir hier behandeln, inshallah. Man sieht hier, ich möchte etwas erklären. Ja, ich möchte ein paar Dinge hier erklären. Marrat ma'ana kalimat astahadu. Astahadu fil hadith. Astahad. Wa kalimat athur. Wa kalimat ada'u salah. Wa kalimat irq. Wa kalimat hayd. Hadi kalimat. وضحها بارك الله فيكم. أولا الحيض معروف وهو بارك الله فيكم ذلك الدم، والدم هذا نجس، دم الحيض نجس الذي يخرج من رحم المرأة في مدة معينة. مرأة إذا بلغت حاضت، والحيض هو ذلك الدم الذي يخرج من المرأة ويستمر عند المرأة من يوم إلى، قال أهل العلم، بعض أهل العلم أكثره 15 يوما، أكثره والعادة عند النساء أن يكون بين 5 إلى 7 أيام، بين 5 إلى 7 أيام، إلى 7 أيام. فإذا منقطع الدم عند المرأة، منقطع، استمر الدم، هي عادتها 5 أيام، واستمر الدم، استمر الدم، استمر، فهذا يسمى استحاضة، يكون نزف، يسمون الآن نزف، لأنه دم طبيعي وليس دم حيض. في فرق بين دم الحيض والدم العادي. كيف تعرف المرأة أنها مستحاضة وليست حائض؟ من خلال الوقت تعرف عادتها ولون الدم ورائحة الدم، لون الدم رائحة الدم ومن خلال العادة. بارك الله فيكم. نحن نعلم أن المرأة عندها دورة طمثية أو دورة شهرية، هذه الدورة تستمر غالبا عند النساء 28 يوم، كل 28 يوم عندها دورة يكون عندها الدم. مثلا نقول واحد اليوم واحد الدم عندها، المرأة عندها دم واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة ستة سبع، انقطع الدم، هذه الفترة السبع أيام تسمى الحيضة، هاي الحيضة. الباقي هو فترة الطهر من 7 إلى 28. ليش هذا مهم بالنسبة لنا؟ لأنه هذا متعلق بأحكام الصلاة والصيام والجماع، ومتعلق في الطلاق، ومتعلق في الزواج، في كثير من الأمور متعلقات. فبارك الله فيكم، خلال هذه الفترة فترة الطهر ما في عندها دم أصلا، فلو حصل عندها دم في فترة الطهر فهذا يسمى استحاضة، على حسب طبعا، أحيانا قد يكون حيض. أما الطهر ذكرناه وهو انقطاع دم الحيض بعلامات تعرفها المرأة، إما انتهاء الوقت أو تغير لون الدم، وعند شغلة اسمها القصة البيضاء تراها المرأة وتعرف أنها انتهت الحيضة. فإذا كانت المرأة حائضا، إذا كانت المرأة حائضا بارك الله فيكم، تركت الصلاة وما صامت وما جامعها زوجها، ولا يجوز للزوج أن يطلق المرأة في الحيض، وإذا فعل ارتكب حراما إثما. فإذا انتهت الحيضة دخلت المرأة في الطهر، يجامعها زوجها، تصلي تصوم، ويختلف الأمر عليه. فهذا هو بارك الله فيكم بالنسبة لهذه الكلمات التي ذكرناها. بارك الله فيكم، بفوقش دس حديث اكليغة وندي اوزاقن فون دنجليات اكليغة دن اسمال بارك الله فيكم في هابن ان ديزم حديث با فيغتا. بارك الله فيكم، في هابن ان ديزم حديث با فيغتا دي تو اكليغن زن. ونزوا اسمال الحيض، الحيض است نتوليش بارك الله فيكم من ستواتيون اين افخاو ابا دي بلوت فازة، دي بلوت فازة، دي بلوت دي فخاو هات ان سيكلوس، ون ديزا سيكلوس دوات ان نورمالن فال ungefähr 28 تاغي. فور ديزن 28 تاغن gibt es im normalen Fall 5 bis 7 Tage die Frau hat Perioden Blut. Dann ist die Frau حائض. Dann ist die Frau in حيض. Die hat ihre Periode. Ab diesen 7 Tagen sieht die Frau bestimmte Zeichen, dass ihre Periode zu Ende ist. Dann fängt die andere Phase, die heißt Reinheitsphase. Das heißt, wir haben Heidphase und wir haben Reinheitsphase. Und das dauert ungefähr 28 Tage. Das ist Heid. Diese Zeit, in dem die Frau Periodenblut hat. Wenn eine Frau dann, normalerweise, die hat 7 Tage, aber das wird mehr. Das wird 8. Tag, 9. Tag, 10. Tag, 11. Tag. Das ist nicht normal bei dieser Frau. Deshalb heißt das hier, Istihada. Istihada, das wird die Frau, die hat natürliche Blutung. Das ist nicht mehr Periodenblut, sondern eine natürliche Blutung. Aber wie kann eine Frau unterscheiden zwischen natürlicher Blutung und zwischen Heid, das wird Periodenblutung? Die kann das unterscheiden erstmal A, mit der Zeit. Die Zeit. Das wird ihre Zeit. Die weiß, 7 Tage bekommt sie das. Sie hat ihre Periode bekommen, 7 Tage, dann ist zu Ende. Die hat ein Zeichen gesehen, dass sie zum Beispiel, die hat Zeichen gesehen, dass ihre Periode zu Ende ist. Ein Tag ist das nicht mehr. Nach zwei Tagen fängt Blut an. Das ist die Hada. Zweitens, Zeit oder Farbe und Geruch des Blutes. Farbe und Geruch. Die Farbe ist dunkel. Die Farbe ist dunkel. Und Barakallahu fikum, der Geruch ist stinkend. Und so weiß die Frau, dass sie Periodenblut hat. Wenn das aber nicht so ist, wenn das rot ist, nicht dunkelrot, wenn das rot ist und nicht dunkelrot, und wenn das nicht stinkt, das heißt, das ist normale Blutung, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith erklärt hat. Wenn die Frau Blut hat, dann barakallahu fikum, darf sie nicht beten, darf sie nicht fasten, sie darf keinen Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann haben. Und diese Sachen, die sind wichtig. Alaikum salam. Bärf. Al-Fuqaniye, fi indak ithnin. بس كبسة وخلص لا ما هذا ما يحتاج بس هذا then بارك الله فيكم نخمال then when die Frau ihr Blut hat, betet sie, fastet nicht und so. Und wir sollen das lernen. Warum? Weil das mit bestimmten Urteilen der Religion zu tun hat. Zum Beispiel, ein Mann darf nicht seine Frau in Blutphase, der darf ihr nicht sagen, du bist von mir geschieden. Der darf keinen Talak machen. Wenn er macht, dann hat er eine Sünde begangen. Zweitens, Barakallahu fikum, das hat mit Anzahl Tagen zu tun. Wenn die Frau geschieden ist und ihr Mann will sie zurück, zum Beispiel. Dann, Barakallahu fikum, dazu gehört, dass dass wir bestimmte Anzahl Tage für die Frauen einsetzen, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Deshalb ist wichtig, dass wir lernen. Auf jeden Fall, die Frau hat diese Periode und da hat sie dann diese Reinheitsphase. Wenn sie in der Reinheitsphase Blut hat, dann könnte das Istihada sein, könnte das Haid sein. Das hängt davon ab. Ich meine, da muss man fragen in solchen Themen. Dann hier hat er gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du deine Periode hast, dann betest du nicht. Aber wenn deine Periode zu Ende ist, also wenn Blutphase zu Ende ist, dann betest du. Aber erstmal muss sie sich waschen, die Frau, bevor sie betet. Und das ist diese Vollwaschung. Weil die Frau, barakallahu fikum, dann keine Periode mehr hat. Das sind nur ein paar Wörter, die ich erklärt habe. Und inshallah, nach dem Gebet, wir werden jetzt beten. Und nach dem Gebet, barakallahu fikum, machen wir weiter, bi'idhnihi ta'ala, mit diesem Thema. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Inshallah, barakallahu fikum. Nach dem Gebet machen wir weiter. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la حي على الصلاة خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم حي على الفلاح خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا الله أكبر الله ويقولون يا ويلنا لا إله إلا الله ووجدوا ما عملوا حاضرا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Salam alaikum wa barakatuh. Wir fangen jetzt gleich an, inshallah. Wir fangen gleich an, inshallah. طيب. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقط لحظة. في دي بغيدن شفستان من تنب. شو هذاك صار لي؟ لا ما أحتاجه. في نساء بدون يحضروا الدرس؟ ملا جبت سفخاون دي فولن مت أنتريشت ماخن. يا. كوكت فين ده سيستم ماخن فيها ميكروفون أن فين نشت أني. بارك الله فيكم نوا في دي بغيدن شفستان هي من تنب. Nur für die Brüder spezielle Internet. In der Moschee ist das natürlich, barakallahu fikum, kontrollierbar. Aber dort nicht. Wenn jemand euch eine Einladung zu anderen Räumen macht oder über unseren Raum schlecht, barakallahu fikum, redet, dann bitte bei mir melden. Ja? Dann barakallahu fikum bei mir melden. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Weil manche, die kommen zum Beispiel von diesem Raum Ahbash, dieser Licht des Islam oder die anderen, diese deutschsprachige Ahl-Sunnah-Unterricht und die lügen natürlich, die sind niemals von Ahl-Sunnah. Und die machen hier Werbung für ihr Dalal, wal-Iyadu billah. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. طيب. إذن barakallahu fikum, nerja'. يا أخوة في الخلف الله يحفظكم، إذا في شيء مرتضى نبيل روحوا لدخلوا المكتب، روحوا للمكتب. نعم. بارك الله فيكم. إذا تكلمنا نيش فاجسن أنزا أنت ريش سافر عربي شون دويتش في تبغون نشفستن دي نوي زند دي زولتن دس بيتي auch Verständnis zeigen, weil ich hier in der Moschee den Unterricht halte und deshalb auch kann ich mich nicht so viel konzentrieren. Ah, At-Taliba ist da. Wenn etwas ist, dann bei At-Taliba anmelden, Barakallahu fikum. Ihr braucht nicht bei mir anzumelden, sondern bei At-Taliba. Barakallahu fikum. طيب. Der Unterricht ist in der Moschee, Barakallahu fikum. Deshalb auch kann ich nicht so viel im Internet hier, Barakallahu fikum, anschauen und so weiter. Damit man versteht. Und das ist live, ich kann nicht jetzt die Zeit ändern und ich kann das nicht anders machen. Ja? Ja, barakallahu fik. طيب. عن عائشة كما ذكرنا، عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله فقالت إني امرأة الصحاد فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإن أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضأ لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. فاطمة بارك الله فيكم بنت أبي حبيش هي زوجة عبد الله ابن الجحش، وهي التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته. قالت عائشة رضوان الله عليها فقط هكذا شيء، بارك الله فيكم. سبحان الله، ich habe gerade erzählt dass der Unterricht auf Arabisch und auf Deutsch ist. سبحان الله. طيب. Und das steht auch oben. طيب. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, Fatima, bint Hubeish, atat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ma'anna imra'a, ya ukhwan, tabihu. Yani imra'a, ta'ti, wa tas'al al-Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam an diniha. Qalat Aisha, radhiyallahu alayha, rahimallahu nisa' al-ansar, lam yamna'unna al-haya' an yatafaqahna fi al-din. فعلى المرأة والرجل تعلم الدين، وليس الأمر للرجال فقط. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بالعلم، ولم يكن ذلك فقط للرجال، وإنما هو للنساء والرجال. ثم بارك الله فيكم، الحديث دليل على وقوع الاستحاضة، وعلى أن الاستحاضة لها حكما آخرا غير حكم الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها هنا، يعني سألته فأفتاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل الدم أو أن تغتسل، والإثنان صحيحان ثابتان في السنة. بارك الله فيكم. كما ذكرنا كيف تعرف المستحاضة أحكام إقبال الحيضة وإدبارها، للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أنها تميز ذلك بالرجوع إلى عادتها لحديث فاطمة كذلك، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني تترك الصلاة في الأيام التي كنت تحيضي فيها، وبعدها تصلي، تغتسل أو تتوضأ لكل صلاة وتصلي. الثاني أنها ترجع إلى صفة الدم، ترجع إلى صفة الدم، فإن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وفي رواية يتوضأ لكل صلاة. طبعا حديث الاستحاضة، الاستحاضة بارك الله فيكم، هل هي من النواقض أم لا؟ الاستحاضة، انتبهوا، نحن شرحنا في فرق بين الحيض والاستحاضة. فالمصنف رحمه الله ساق حديث الاستحاضة في النواقض وليس المناسب للباب، أما الحيض فهو ناقض من نواقض الوضوء بارك الله فيكم. ولكن الاستحاضة المؤلف أراد بهذا أن الاستحاضة باعتبار أنها خروج خرجت من المرأة انتقض وضوءها، وهذا قول الجمهور، وقولهم كذلك أنها تتوضأ لكل صلاة. وذهبت الأحناف والهادوية إلى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وأن الوضوء متعلق بالوقت، وأنها تصلي به الفريضة وما شاءت من النوافل، وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز أي لعذر. وقالوا أنه لوقت كل صلاة. والمالكية قالوا أنه يستحب الوضوء ولا يجب إلا لحدث آخر. وطبعا بارك الله فيكم سيأتي ذلك، هذا كله سنتكلم عليه في باب آخر بإذنه تعالى. فهو أراد المؤلف أن الاستحاضة من نواقض الوضوء، يعني المرأة إذا كان عندها دم حتى ولو كان ليس دم الحيض فإنه ينقض الوضوء، وهذا قول الجمهور والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث فاطمة بنت أبي حبيش sehr wichtig für die Frauen und sehr wichtig für die Urteile von Heid und استحاضة. وزوار بارك الله فيكم. Es gibt zwei Hadithe, die sehr wichtig sind eigentlich. Hadith von Fatima und Hadith von Hamna. Hamna und Fatima. Beide, sie haben, diese Frauen, haben diese Hadithe überliefert. Und die sind sehr wichtig für Frauen, dass sie diese Hadithe lernen. Weil die mit Haid, mit Periode zu tun haben, mit Istihada, mit natürlicher Blutung zu tun haben. Und hier, barakallahu fikum, erwähne ich etwas, das ist jetzt nicht in diesem Buch, aber erwähne ich allgemein. Und zwar, Aisha radhiyallahu anha sagte, Rahim Allah Nisa al-Ansar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Frauen von, den Frauen von Al-Ansar, von Medina, Barmherzigkeit schenken. Das Schamgefühl hat ihnen nicht davon abgehalten, dass sie nach ihrer Religion fragen und dass sie ihre Religion lernen. Die Frau schämt sich und der Mann auch schämt sich. Aber bei Frau ist Schamgefühl ist normalerweise, barakallahu fikum, stärker als bei den Männern. Und Schämen gehört zum Iman. Schämen gehört zum Iman, gehört zu unserem Glauben. Wie der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Al-Haya Shu'ban min Iman. Das bedeutet, Al-Haya ist ein Zweig vom Glauben. Auf jeden Fall, Aisha sagte, die Frauen haben sich geschämt und sie haben dieses Schamgefühl. Aber trotzdem haben sie nach ihrer Religion gefragt. Und das ist nur, barakallahu fikum, ich erwähne das, damit wir etwas verstehen, dass die Frauen auch ihre Religion lernen müssen. Die Religion, der Islam, ist nicht für Männer, nur für Männer oder nur für Frauen. Das ist für alle. Und deshalb sollten die Frauen auch lernen und sollten die Frauen auch ihre Religion richtig verstehen, barakallahu fikum. Und die sollten auch nach ihrer Religion fragen Und das hier passierte. Eine Frau kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie stellt ihm eine Frage zu ihrer Religion. Ein Thema, was normalerweise sensibel ist. Das bedeutet, das ist nicht leicht, dass man nach Istihada und nach Hayd und nach solchen Themen fragt. In diesem Hadith gibt es den Beweis, barakallahu fikum, dass Al-Istihada, das wird die natürliche Blutung, bekannt ist und bekannt war. Und dass es einen Unterschied gibt zwischen natürliche Blutung und Heidblutung. Und dass die Frau das Blut waschen muss und sich selber waschen muss nach der Periode. Nach dem Blut. Bei Istihada, aber bei den natürlichen Blutungen, dann braucht die Frau nicht ganz Waschung zu machen, sondern barakallahu fikum, vor jedem Gebet macht sie Wudu. Macht sie Wudu. Wie sollte die Frau wissen, ob sie Istihada hat oder Hayd? Hayd ist klar. Periode ist klar. Die Frau kennt das. Aber wie kann sie bestimmen, dass sie jetzt natürliche Blutung hat? Barakallahu fikum, hier habe ich das erwähnt vorhin. Aber trotzdem nochmal. Die Gelehrten haben zwei Möglichkeiten erwähnt. Die erste Möglichkeit ist, dass die Frau die Tage zählt. Ihre Tage. Die kennt ihre Tage. Und wenn die Tage vorbei sind, dann sind die anderen Tage, wenn sie Blut bekommt, die sind von Istihada, natürliche Blutung und nicht mehr Hayd. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatima bint Abi Hubaysh sagte, verlasst das Gebet so viele Tage wie deine Periode. Und wenn diese Tage zu Ende sind, dann wasch dich und bete. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, die schaut die Farbe des Blutes und sozusagen die Art des Blutes. Ist das normal? Das ist das natürliche Blutung. Dann ist das natürliche Blutung. Ist es sozusagen dunkel, schwarzmäßig, sagt man im Arabisch, und stinkend und stinkt, dann ist das barakallahu fikum Hayd, Blutung. Der Beweis dafür ist auch Hadith Fatima. Und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihr, weil Aisha ihr das gesagt hat und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei war, dass Hayd, Blutung, das bedeutet Periodenblutung, schwarz Blut ist und ist bekannt. Deshalb, so kann die Frau, barakallahu fikum, bestimmen. Natürlich, warum bringt der Autor diese Überlieferung hier in diesem Thema? Wir reden über, barakallahu fikum, Handlungen oder Dinge, die Wudu ungültig machen. Wir haben gesagt, das erste war Schlafen. Jetzt kommen wir zu diesem Hadith. Warum, barakallahu fikum, dieses Hadith? Weil Istihada, sozusagen, weil die Frau Blut hat und dies macht Wudu ungültig. Dies macht Wudu ungültig. Und das ist die sozusagen die Aussage von den meisten Gelehrten. Und deshalb sollte die Frau, wenn sie Istihada, wenn sie natürliche Blutung hat, können die Brüder und Schwestern im Internet gut hören, dann etwas tippen, barakallahu fikum. Auf jeden Fall, wenn die Frau natürliche Blutung hat, dann macht sie Wudu für jedes Gebet. Ist das für jedes Gebet oder für jede Zeit? Bei Ahnaf, Hanafiten, die sagen für jede Zeit. Für jede Zeit. Bei anderen sagen für jedes Gebet. Bei Malikiya sagen, das ist beliebt, dass sie für jedes Gebet Wudu macht. Aber wenn sie Wudu gemacht hat und sozusagen kein Blut gehabt hat, auch natürlich, dann hat sie noch Wudu. Auf jeden Fall, dies, barakallahu fikum, werden wir Ahnaf sagen, sie macht Wudu für jede Zeit. Und sie kann zwei Gebete zusammenschieben. Malikiya sagen, es ist beliebt, dass sie Wudu macht. Und das ist Pflicht, wenn sie eine Handlung macht, was Wudu ungültig macht. Aber der Autor hier, barakallahu fikum, erwähnt dieses Hadith als eine Handlung, die Wudu ungültig macht. Es gibt Ikhtilaf in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. الحديث الثالث والستين وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله فقال فيه الوضوء فيه الوضوء Hadith Nummer 63. Das ist von Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu. Ali sagte, ich war eine Person, die viel transparente Flüssigkeit produziert hat. Mazi. Mazi. Dann habe ich al-Miqdad darum gebeten, dass er den Propheten Muhammad s.a.w. danach fragt. Der Prophet sagte, fihi al-wudu. Das bedeutet, wenn du transparente Flüssigkeit hast, dann musst du Wudu machen. Das ist bei al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum. Al-Madhi. Al-Madhi. ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند المداعبة والملاعبة تذكر الجماع وإرادته هذا هو المذي الخارج بسم بارك الله فيكم الحمد لله من ذكر الرجل الله وسلم على رسول الله Dear fellow Muslims, warning from the deviants is a must. When the Prophet received the revelation of prophethood, he began to call the people to Islam. The Prophet made reference to the state of ignorance prevalent at that time in a hadith related by Muslims and others. He said what means, when this religion started, it was strange to the people, and it shall be strange again as when it started. Extremely blessed at that time will be the strangers. Those who correct what other people have contravened among the laws of the Prophet. And in Surah Al-Imran, verse number 11, Allah Ta'ala says what means, you are the best of the nations that were brought to the people, commending the lawful and forbidding the unlawful. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ordered us to commend the lawful and to forbid the unlawful. He said what means, the companions and at-tabi'een. This means they were much closer. قبل زمان كثير يعني تكلمنا وقلنا بارك الله فيكم من يقول لي المني طاهر أم نجس طاهر دليل ممتاز ممتاز اللهم بارك الحمد لله رب العالمين اللهم بارك نعم حديث عائشة رضوان الله عليها أنها كانت تفركه وتحته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة وترى أثر غسل المذي في ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المني عفوا غسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم المذي. الحديث هنا بارك الله فيكم إذن حول المذي، والمذي نجس، المذي نجس. قال علي: فأمرت المقداد، المقداد بن الأسود، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض لفظ الحديث: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، لمكان ابنته مني. يعني علي بن أبي طالب زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يسأل، استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان فاطمة منهم. وفي رواية بارك الله فيكم: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري. كان صار يغتسل يغتسل يغتسل يغتسل وهو يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا، قال له: توضأ واغسل ذكرك. ما في عيب أن يذكر الإنسان مثل هذا، لأنه بعض الناس إذا قال هذه الكلمة الآن يقول: كيف في المسجد؟ النبي قالها، ما فيها عيب، لأنه هذا دين. شوفوا الآن قال: حتى تشقق ظهري، يعني ثقل علي كثيرا أنني ما كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وقع اختلاف أنه قال للمقداد أو لعمار أو أو علي سأل بنفسه. المهم بارك الله فيكم، ابن حبان له كلام جميل، قال: علي أمر المقداد بهذا، وبعدين سأل هو نفسه ليطمئن. ومنهم ما قال أن علي سأل ولكن مجازا، باعتبار أنه هو الذي أمر المقداد بذلك. والحديث دليل على أن المذي ينقض الوضوء، ولكنه لا يوجب غسلا، وهو إجماع. المذي ينقض الوضوء إجماعا ولا يوجب الغسل. وفي رواية بارك الله فيكم، في قوله في رواية: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. الأنثيين الخصيتين أن يغسلها كلها. ولكن القصد هنا انه يغسل المكان الذي فيه مذي. فلو كان على الثوب يجب ان يغسل الثوب يا اخوة، يعني ما يترك الثوب هكذا، يغسل الثوب. وبارك الله فيكم، استدل بهذا الحديث كذلك على نجاسة المذي. ليش؟ لانه قال له اغسل ذكرك توضأ، أو توضأ واغسل ذكرك. في رواية هكذا وفي رواية هكذا، والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم، دس حديث نومد غين زيسي دس اسفن علي بن أبي طالب إبليفط. علي بن أبي طالب زاكته إيهب في المذي قهبت ونذيهابن أتسيت بس مذي است مذي ist eine transparente Flüssigkeit. Transparente Flüssigkeit, was der Mann hat. Diese Flüssigkeit wird produziert, wenn man an Geschlechtsverkehr denkt oder wenn man mit seiner Ehefrau, mit der Ehefrau Vorspiel hat. Oder wenn man den Wunsch hat, sozusagen Bedürfnis hat, dann hat man das Gefühl, dass etwas bei ihm langsam kommt, tropft. Halt. Halt hier. Wir machen Halt. Wenn ich das erzähle, dann sagen manche: Wieso wird sowas erzählt? Uns gibt unter uns Frauen. Ja, wer hat das erzählt? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hat uns davon erklärt und erzählt, weil das keine Schande ist und das ist kein. Wir brauchen uns hier nicht zu schämen, weil dies zu unserer Religion gehört. Aber wenn du dich schämst, diese Fragen zu stellen, dann wirst du vielleicht diese transparente Flüssigkeit bekommen und du wirst so beten, ohne dass du das weißt, und dein Gebet ist ungültig, weil diese transparente Flüssigkeit erstmal unrein ist. Zweitens, das macht Wudu ungültig. Und wenn du kein Wudu machst, irhamukallah, wenn du kein Wudu machst, dann ist dein Gebet auch ungültig. Deshalb auf keinen Fall denken, barakallahu fikum, wenn wir über solche Themen sprechen, dass dies nicht zu islamischen sozusagen Regeln nicht gehört. Weil manche sowas behaupten. Und das stimmt nicht. Wenn man sich schämt, dass man die Religion lernt, dann wird man auch nicht, die Religion nicht lernen. Und die Religion ist verloren gegangen, es wichen zwei Eigenschaften. Schämen oder schüchtern sein und arrogant sein. Es gibt manche, die arrogant sind, dann wollen sie nicht lernen, weil sie so hochmütig sind und überheblich sind, dass sie Fragen stellen. Und andere, die sind so schüchtern, und sie schämen sich so viel, dass sie auch Fragen stellen. Der lernt nicht und die andere lernt nicht. Sie lernt nicht und die andere lernt nicht. Hier, Ali ibn Abi Talib hat sich auch geschämt. Warum? Ali hat sich geschämt. Weil, barakallahu fikum, Ali der Schwiegersohn von unserem Propheten Muhammad s.a.w. war. Und er hat sich geschämt wegen Fatima. Fatima ist seine Frau und die ist die Tochter vom Propheten. Deshalb hat Ali sich geschämt, einfach zum Propheten zu gehen und ihm zu sagen, oh Prophet, ich habe diese transparente Flüssigkeit viel. Was hat Ali gemacht? Der hat Al-Miqdad ibn al-Aswad oder in einer Überlieferung Ammar. Der hat ihm gesagt, geh zum Propheten, bitte geh zum Propheten und frag ihn. Weil Ali selber sagte, ich habe mich gewaschen davon, von dieser Medhi, von dieser transparenten Flüssigkeit. Ich habe mich so viel gewaschen, bis das mein Rücken sozusagen gerissen hat. Das war sehr viel von ihm, weil er sich geschämt hat zu fragen. Dann, barakallahu fikum, hat ihn gefragt. Al-Miqdad. Wenn man transparente Flüssigkeit hat, was macht man? Der Prophet sagte, man muss Wudu machen. Wudu bedeutet Waschung. Diese, barakallahu fikum, rituelle Waschung. Aber dazu auch, da muss man, barakallahu fikum, das männliche Glied und die Hoden waschen. Wenn drauf diese transparente Flüssigkeit ist. Aber wenn nicht, bei vielen Gelehrten nicht. Warum, barakallahu fikum? Weil der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, tawadda waghsil dhakarak. Das bedeutet, wasch, mach rituelle Waschung, mach Wudu und wasche dein männliches Glied, und es gibt in einer anderen Überlieferung auch die Hoden. Wenn ich das erwähne, das männliche Glied und die Hoden und sowas, bei manchen ruft das etwas vor, ja, wieso reden wir über dieses Thema? Ja, weil das zur Religion gehört. Wir sind nicht dagegen, dass man auch das den Kindern erklärt. Aber in einer, barakallahu fikum, in einer richtigen Art und Weise. Nicht in dieser Art und Weise, was manche tun und machen. Nein, das wollen wir nicht. Weil wir auch das Schamgefühl behalten möchten. Und nicht, dass wir alles einfach radieren. Nein. Schamgefühl ja, lernen ja, wissen ja, in einer Art und Weise, die in Ordnung ist. Schaut mal, der Prophet Muhammad, das erste Hadith, eine Frau kommt zu ihm und die fragt ihn nach Periode und nach Blut und wie sie das macht. Es gibt noch in diesem Hadith, wenn wir das erklären später, dann werdet ihr, ich erkläre das ganze Hadith dann, nicht heute natürlich, aber später. Barakallahu fikum, dann ist das Hadith, ich meine, sehr viel. Und auch hier, der Prophet Muhammad s.a.w. redet über diese Themen, weil das zu unserer Religion gehört, barakallahu fikum. In diesem Hadith ist der Beweis auch, dass diese transparente Flüssigkeit unrein ist. بارك الله فيكم. Was die durch das männliche Glied werden vier Arten von Flüssigkeit sozusagen ausgeschieden. Urin ist klar. Das ist unrein. Unrein. Und wenn du beten willst, du musst Wudu machen. Zweitens, Samenguss. Das ist, barakallahu fikum, eine Flüssigkeit, die gelblich ist, die klebrig ist und natürlich die kommt auf einmal und danach, nach einem Geschlechtsverkehr zum Beispiel, Prozess, und danach fühlt der Mann sich sozusagen müde. Es gibt Müdigkeitsgefühl danach, aber das kommt auf einmal stark und das ist gelblich. Drittens, Al-Wadi. Al-Wadi ist eine Flüssigkeit, die nach dem Urinieren oder vor dem Urinieren ist. Und diese drei, Entschuldigung, und wir haben gesagt Urin und dann Mezi, diese transparente Flüssigkeit. Diese vier sind das. Drei davon sind unrein. Und du musst Wudu machen. Das bedeutet Urin, transparente Flüssigkeit und diese Wadi. Das ist auch eine Flüssigkeit, die transparent ist, die kommt selten. Diese drei, die sind unrein und du musst Wudu machen. Du musst dich, wenn du beten willst, die rituelle Waschung halten. Von der anderen Seite, Al-Mani, das ist Samen Guss, barakallahu fikum, oder Samen. Wenn du das ausscheidest, dann musst du Ghusl machen, totale Waschung. Das wird, du wäschst dich von oben nach unten. Und das ist der Unterschied. Und das ist Tahir, das ist rein. Das ist rein in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall, wenn man Mezi hat, dann ist Mezi unrein. Da muss man Wudu machen. Da muss man das männliche Glied waschen. Und auch, barakallahu fikum, die Hoden. Al-Hadith, alaikum salam. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und das ist, um Islam zu lernen, barakallahu fikum. Und das sind natürlich bestimmte Urteile in unserer Religion. Manche können das verstehen, manche sagen, aber wenn man die Religion praktizieren will, dann muss man solche Urteile lernen. Darsuna bil-Lughatay al-Arabiyya wal-Almaniyya. ودرسنا بارك الله فيكم لتعلم الإسلام. في بعض الناس يدخل ما يريد. كل إنسان حر في هذا. بارك الله فيكم. طيب. Das letzte حديث für heute إن شاء الله. الحديث الأخير لهذا اليوم. عليكم السلام. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري وهو في صحيح أبي داود، وكذلك أخرجه أبو الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. طبعا الحديث كما ذكرنا بارك الله فيكم، هذا الحديث إن صح الحديث فهو دليل على أن تقبيل الزوجة ولمسها أو لمسها لا ينقض الوضوء. و الحديث دليل على أن الأصل هو هذا. واختلف أهل العلم في لمس المرأة هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ يعني إذا رجل لمس، انتبهوا يا أخوة، اللمس يطلق على معنيه، اللمس بمعنى المس هكذا، واللمس أو المس بمعنى الجماع، كناية على الجماع، كما قال ابن عباس: أو لامستم النساء، قال: كناية عن الجماع رضوان الله عليه. ذهبت الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء، مستدلين بقوله تعالى: أو لامستم النساء، فلزم الوضوء من اللمس، وقالوا: اللمس حقيقة في اليد، فقالوا: هذا مجرد لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء. من لا يحرم نكاحها، يعني غير المحارم، يعني إذا لمست زوجتك ما في مشكلة، إذا لمست زوجتك ما أمك ما في مشكلة، أختك ما في مشكلة، لأنه دول يحرم نكاح. أما إذا ما يحرم نكاحها فلا. وأما الرد على هذا الحديث فهو حديث عائشة عند البخاري، في أنها كانت تعترض في قبلته، فإذا قام يصلي غمزها فقبضت رجليها، أي عند سجوده، وإذا قام بسطتهما، فإنه يؤكد بقاء الأصل على أن اللمس لا ينقض الوضوء. واعتذر بعض أهل العلم بأنه كان بحائل وبغير حائل، فهذا بعيد، يعني هذا فقط بعيد مخالف للظاهر. وقد فسر علي رضوان الله عليه الملامسة بالجماع، وكذلك ابن عباس رضوان الله عليه، طبعا في كلمة الآن إذا قلت يا لطيف فأتركها، خلي بعدين بيناتنا. المهم، ابن عباس فسر لمس النساء في قوله تعالى: أو لامستم النساء، بالجماع، بالجماع، بارك الله فيك. وتركيب الآية نفسها يقتضي أن الجماع هو المقصود، فإنه تعالى عد من مقتضيات التيمم المجيء من الغائط، تنبيها على الحدث الأصغر، وعد الملامسة تنبيها على الحدث الأكبر، وهو مقابل لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في رفعه للحدث، إذا ما كان عندك ماء ماذا تفعل؟ تتيمم. والأحناف فصلوا في هذا، على كل هذه المسألة فيها تفصيل، والتفصيل هو: إذا لمس المرأة، قال بعض أهل العلم، انتبه، مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، الآخرون قالوا: إذا لمسها بشهوة نقض الوضوء حتى لو زوجته، الآخرون قالوا: إذا لمسها بشهوة وصار عنده يعني مثلا، بارك الله فيكم، أمذى، صار عنده مذي، فهذا ينقض الوضوء، أما غير ذلك فلا، ومجرد اللمس قالوا ما عليه دليل. واختلف أهل العلم كما ذكرنا في الآية، ولكن الصحيح بارك الله فيكم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. هذا لا يعني أن الإنسان اللي يروح يشوف كل مرة بالشارع يقعد يلمسها يقول والله وضوء منطقة، المصافحة ولمس المرأة شيء والمذكور هنا شيء آخر، فلا يجوز أن يصافح المرأة ولا أن تصافح المرأة الرجل، والله تعالى على ولد. لا يجوز أن يصافح الرجل المرأة ولا المرأة الرجل، يعني الغير محارم. أما زوجتك وأختك وأمك وبنتك هذا شيء آخر، عمتك خالتك هذا شيء آخر. أما وحدة مثلا ما وحدة هنا في الشارع تشوفها ما يجوز. لا هذيك الله أعلم. هذا أمر آخر، أمر آخر. هذا خلوه له بعد الدرس واسألوا ونتكلم عليه. لا لا تنسى أبوي، مشان هيك كتب تاني هالمواضيع أنت ما بتنساها، هالمواضيع أكيد ما بتنساها أنت وصاحبك. المهم عائشة رضوان الله عليها برستت يتاف دويتش بارك الله فيكم، داس داس لتس حديث وندن أخبرك الله فيكم. wenn die Brüder und Schwestern Fragen zum Thema haben, zum Thema, wir haben über الحيض والاستحاضة gesprochen, über natürliche Blutung und über Blutung der Frau Menstruation. Wir haben بارك الله فيكم dann über diese transparente Flüssigkeit gesprochen, dass das Wudu ungültig macht. Und drittens haben wir, jetzt sprechen wir über Hadith von Aisha, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manche von seinen Frauen geküsst hat und dann ist er zum Gebet gegangen, ohne dass er Wudu gemacht hat. Wenn jemand zu diesen Themen Fragen hat, dann bitte an die Admin schicken. Ja? Nur bitte zum Thema. Außerhalb des Themas bitte jetzt nicht. طيب. Das Hadith. Das Hadith von Aisha radhiyallahu anha. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manche von seinen Frauen, von seinen Frauen sallallahu alaihi wasallam, unser Prophet hat mehrere Frauen gehabt, alhamdulillah. Nicht nur unser Prophet. Auch barakallahu fikum Abraham, Ibrahim alaihi salam hat mehrere Frauen gehabt, Salomon alaihi salam hat mehrere Frauen gehabt, Jakob alaihi salam hat mehrere Frauen gehabt. Das wird nicht nur bei uns. Und übrigens bei Christen, es steht bei ihnen, dass es besser, dass man mehrere Frauen hat. Aber natürlich, wir wissen heutzutage, liebe Brüder und Schwestern, wie man bei manchen die Religion einfach ändert. Auf jeden Fall, das ist nicht unser Thema, habe ich gesagt. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, das Hadith von Aisha ist klar. Das Hadith ist bei Imam Ahmed. Das Hadith ist bei Imam Ahmed, bei Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Aber dieses Hadith hat Al-Bukhari als Da'if eingestuft. Das bedeutet als barakallahu fikum, als schwach eingestuft. Al-Bukhari hat diese Überlieferung als schwach eingestuft. In unserer Religion im Islam, wenn wir etwas haben, dann müssen wir prüfen, ob das authentisch überliefert ist oder ob das schwach ist. Das wird nicht authentisch überliefert. Und wenn das nicht authentisch überliefert ist, dann wird nicht angenommen. Alhamdulillah. Wir sind nicht wie die anderen. Nur jemand sagt etwas, dann glauben wir sofort. Nein, wir prüfen. Und das ist hier ein Beispiel. Al-Bukhari sagt schwach. Aber Abu Dawud oder zum Beispiel andere Gelehrten sagen, das ist in Ordnung. Das ist eine authentische Überlieferung. Abgesehen davon, wir werden weiter erklären, was damit gemeint wird. Barakallahu fikum hier, der Prophet hat zwei Handlungen in dieser Überlieferung. Erstmal. Die zwei Handlungen sind, er hat seine Frau berühren und er hat sie geküsst. Dann ist er zum Gebet und er hat sich nicht gewaschen. Danach fährt das Gebet. Die rituelle Waschung, Wudu, hat er, das bedeutet, behalten und nicht sozusagen neu gemacht. Und von dieser Überlieferung haben die Gelehrten, die der Aussage vertreten, die einfache Berührung der Frau oder der Frauen Wudu nicht ungültig macht. Das bedeutet, wenn du auch eine Frau berührst, dann ist dein Wudu noch gültig. Weil die diese Aussage genommen haben. Die anderen, die sagen, diese Aussage ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Und da gibt es ein Ayah im Koran. Barakallahu fikum. Die Ayah bezüglich berühren der Frauen. Wenn ihr die Frauen berührt, was bedeutet hier berühren? Die Gelehrten haben zwei Aussagen getroffen. Manche sagen, berühren heißt das einfache Berühren. Andere sagen, berühren, aber mit sozusagen, barakallahu fikum, mit etwas dazwischen. Das bedeutet Kleid oder so. Die anderen sagen, berühren ist hier eine koranische Art und Weise, dass man dieses Schamgefühl zeigt. Anstatt Allah sagt, ihr schläft oder ihr habt Beischlaf mit Frauen, er sagt, berührende Frauen. Das ist mit Berührung, wird hier gemeint, Geschlechtsverkehr. Sie hat erzählt, Aisha. Ja, rahmukallah. Aisha hat erzählt, barakallahu fikum. Da hat sie gesagt, während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betete, war ich in der Richtung von seiner Qibla. Die hat ihre Beine gestreckt. Als der Prophet Sujud machen wollte, sich niederwerfen wollte, der hat sie sozusagen, wie heißt das? Gekniffen. Dann hat sie, gekniffen. Das ist was anderes, Achi. Auf jeden Fall. Da hat sie gekniffen, während er betete, dann hat sie ihre sozusagen Beine zurückgezogen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi Sujud macht. Als sie dann im Stehen war, dann hat sie ihre Beine nochmal gestreckt. Radwallah alayha. Wenn Berühren, die einfache Berührung einer Frau, wo du ungültig macht oder machen würde, dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht. Wie berühren? Manche haben gesagt, nein, weil sie Klamotten angehabt hat und sowas. Das ist sehr weit in diesem Zusammenhang. Ali ibn Abi Talib und Abbas, wie ich schon gesagt habe, haben das gesagt. Und dazu gehört auch die Aya im Koran. وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَرُوا. Das ist, wenn ihr im Geschlechtsverkehrzustand, im Janaba-Zustand seid, das wird nach der Geschlechtsverkehr, dann müsst ihr euch waschen. Und von hier, barakallahu fikum, sagen die Gelehrten, dass einfache Berührung der Frau das Wudu noch gültig hält und nicht ungültig macht. Die Schafi'ier aber, die Schafi'iten, haben was anderes gesagt. Da haben sie gesagt, wenn man eine fremde Frau berührt, die man heiraten darf, dann ist Wudu ungültig. Aber wenn die zum Beispiel deine eigene Frau ist, deine Mutter, deine Schwester, deine Tochter, dann ist dein Wudu noch gültig. Ha? Tante, ja, natürlich. Weil Tante, du kannst nicht heiraten. Die ist Mahram, heißt das. Bei Ahnaf, die haben noch erklärt. Und die haben verschiedene Aussagen getroffen. Auf jeden Fall, diesbezüglich sagen die Gelehrten, barakallahu fikum, wenn man eine Frau berührt, einfach, dann ist Wudu gültig. Andere sagen ungültig. Zweite Aussage. Manche sagen gültig, manche sagen ungültig. Die dritte Aussage sagen, wenn man eine Frau berührt und da hat man Bedürfnisse, ersteigert man Bedürfnisse, dann ist Wudu ungültig. Wenn man keine Bedürfnisse ersteigert, dann Wudu ist gültig. die dritte Aussage, die sagen, wenn man eine Frau berührt und produziert man oder scheidet man transparente Flüssigkeit aus, dann ist Wudu ungültig wegen transparente Flüssigkeit, nicht wegen berührender Frau. Aber wenn man hier sieht, diese beiden Hadithe von Aisha, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sie gekniffen hat, berührt hat, und dass natürlich auch der Prophet Muhammad s.a.w. manche von seinen Frauen geküsst hat, bevor er zum Wudu gegangen ist, und die Aya, und der Zusammenbau der Aya, dann kann man mit Sicherheit sagen, berühren. Einfache Berührung der Frau macht das Wudu nicht ungültig. Also dein Wudu ist richtig. Das heißt nicht aber, aufpassen, das heißt nicht aber, dass man jetzt anfängt, jede Frau, die man trifft, zu begrüßen mit der Hand. Ah, das ist was anderes. Und meine Marke ist das. Der gibt Frauen keine Hand. Das ist meine Marke. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, weil das verboten in unserer Religion ist. Nicht nur in unserer Religion, auch bei den Juden, bei den Christen. Normalerweise, barakallahu fikum, bei uns, man darf eine Frau, die ihm nicht, sozusagen, die ihm nicht gehört, oder die ihm nicht, die nicht seine eigene Frau ist, oder zum Beispiel Mutter und sowas, nicht berühren. Jetzt einfach berühren, ohne Bedürfnisse und so weiter. Das ist für Männer und das ist für Frauen. Das ist gültig für die beiden. Aber natürlich bei Notwendigkeiten, wie zum Beispiel eine Frau fällt auf den Boden und die braucht Hilfe, dann kannst du sie natürlich helfen, dass sie aufsteht. Ein Arzt operiert. Ja, das ist anders. Aber wir reden allgemein hier. Zum Beispiel, du gehst zu einem Termin und die Frau gibt dir die Hand. Du sagst ihr, ich bin Muslim, ich darf das nicht. Die werden beleidigt. Normalerweise, sie sollten sich entschuldigen, weil sie unsere Religion nicht kennen. Erstens. Zweitens, das gehört zu unserer Religion. Das ist einfach. In Japan gibt man die Hand nicht. In Amerika gibt man die Hand nicht. Wenn ich erkältet bin, dann sage ich, ich bin erkältet. Und dann ist es kein Problem. Aber die Sache ist für mich, ganz ehrlich gesagt, eine Art rassistische Haltung. Weil du Muslim bist und weil du das nicht machst, dann sind sie dagegen. Weil die denken, ihre Kultur ist besser. Und sie stehen auch oben. Und wir sind unten. Und diese Leute dann behaupten, dass sie für Gerechtigkeit sind. Wenn sie für Gerechtigkeit sind, das ist in unserer Religion. Wieso? Wenn sie in eine Synagoge gehen, dann müssen sie eine Kappe tragen. Die tragen das ohne Wenn und Aber. Wieso, wenn sie in die Kirche gehen und sowas, die machen alles und keiner sagt was. Warum nur bei uns? Warum nur bei uns? Das gehört zu unserer Religion. Da sagt man ihnen, das ist unsere Religion, tut mir leid. Natürlich, ich bin bekannt dafür, dass ich das nicht gemacht habe. Und die haben Propaganda daraus gemacht und das ist keine Gleichberechtigung und sowas. Subhanallah. Aber barakallahu fikum, man muss aufpassen. Wir werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Vor dem einzigen Gott, der uns erschaffen hat und der uns alles gegeben hat. Und der hat das für uns gemacht. Der Prophet hat das verboten, dass wir das machen, nicht wir. Der Prophet hat gesagt, wir machen das nicht. Als die Frauen zu ihm gekommen sind und sie wollten ihn Hand geben, begrüßen, damit sie Eid schwören, der Prophet Muhammad SAW sagte, ich gebe Frauen keine Hand. Ich gebe Frauen keine Hand. Und mein Wort zu einer ist mein Wort zu tausend. Das gilt für Frauen und Männer auch. Ich meine, ich verstehe das nicht, dass die Leute jetzt sich so viel Ärger machen und ein Thema machen. Aber das ist die Art, dass man nur bei dir einen Fehler sucht. Und dann möchte man einen Fehler suchen. Dann findet man das hier. Und das ist kein Fehler normalerweise. Aber weil man anders denkt, denkt man automatisch, dass das Fehler wäre. Aber das ist kein Fehler. Warum sollst du meine Frau berühren? Und warum soll ich deine Frau berühren? Warum? Nee, für ihn ist Handschlag, für mich nicht. Das hängt auch nicht mit Sexualität zu tun. Ne? Wir sehen die Frau nicht als Sexobjekt. Wir machen nicht Deutschland sucht den Supermodel. Und wir hängen nicht die Bilder von Frauen nackt, halbnackt. Wir machen das nicht. Die Frau für uns ist was anderes. Die Frau für uns ist ein Mensch, der Würde hat und die ist gewürdigt. Und aus Respekt zu dieser Frau, machen wir das nicht. Und das ist auch aus Respekt. Wir schützen die Keuschheit der Männer und der Frauen. Deshalb sollte man, barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und von euch annehmen. طيب. Das war das letzte, barakallahu fikum, für heute, inshallah. Ich habe gesagt, wir haben über diese drei Themen gesprochen. Derjenige, barakallahu fikum, derjenige, der Fragen hat, dann zum Thema, bitteschön. Al-Akhwa, wenn Sie عندهم أسئلة للموضوع, تفضلوا. أعيدنا الحديث بسرعة. Ich wiederhole die drei Hadithe schnell, barakallahu fikum. Ich habe auch heute das erste Hadith auch erwähnt. Aber wir haben daraus gelernt, das Schlafen Wudu ungültig macht, Istihada bei einer Frau ungültig, Wudu ungültig macht und das Medhi Wudu ungültig macht, aber Berühren der Frau macht nicht das Wudu ungültig. Hadith Nummer 62, Hadith 62, Barakallahu fikum, an Aisha, qalat, ja'at Fatima, bintu Abi Hubaysh, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, ya Rasulullah, inni imra'atun astahadu fala athur. أفادع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإن أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه الحديث الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه عند البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه قبل بعض نساء حفوا ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه أحمد وضعف البخاري بارك الله فيكم لتغاية حديثة نخمال عائشة هد بريت الدس فاطمة بنت أبي حبيش ثم خفيت محمد صلى الله عليه وسلم قكم من استيات إم قزاك إيه بن أين فخاو دي ناتوليش بلوتونج هات und ich habe keine دي بلوتونج هات und ich habe keine طهر فازة كان رينهايت فازة sollte ich das Gebet verlassen der Prophet sagte ihr nein das ist eine natürliche Blutung und das ist keine Periodenblutung. Wenn deine Periode eintrifft, dann betest du nicht. Aber wenn das zu Ende ist, dann wächst du dich und dann betest du. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Dann Barakallahu fikum. Ali ibn Abi Talib hat berichtet, der sagte, ich war eine Person, die transparente Flüssigkeit viel ausgeschieden hat. Dann habe ich Al-Miqdad gebeten, dass er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam danach fragt. Er fragte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, fihi du musst, wenn du transparente Flüssigkeit ausscheidest, al-madhi, da musst du wudu machen. Und Aisha radhiyallahu anha hat berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manche von seinen Frauen geküsst hat, dann ist er zum Gebet gegangen und er hat kein Wudu gemacht. Das Hadith ist bei Imam Ahmad und Al-Bukhari hat das als Da'if eingestuft, aber das ist in Sahih Abi Dawud. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Salli lahu ma'al Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muslima kathira. Iza andukum asila tafaddalu. Al-Ukhwa huna al-Yamin. Naam. Al-Madhi. Al-Wadi. Al-Madhi. Al-Wadi. Al-Bawl. Die sind die drei, die unrein sind. المذي الوادي البول Das sind unrein. Das vierte war المني الف لام ميم نون ياء اوكي طيب نعم nicht zum Thema, dann lass. Zum Thema. Wenn wir sagen Schafi'iyya, wenn wir sagen, das ist die Aussage von Schafi'iten, dann wird damit zwei Sachen gemeint. Entweder ist es von Schafi'i und die anderen, die in Madhab sind, die haben das bestätigt, aber die meisten Aussagen von Schafi'iten, die sind die Aussagen von An-Nawawi. Also von den Gelehrten der Schafi'iyya. oder von ihren Jumhur, von den meisten von ihnen. Aber wenn man sagt, Al-Shafi'i sagt, dann ist er. Aber Al-Shafi'iyya, das bedeutet die meisten Gelehrten von den Leuten, die Al-Shafi'i Madhab folgen. Nee, das ist verbindlich für dich, ist Koran und Sunna. Nicht Shafi'i. Passt auf, warum sind manche Gelehrten, warum sagen viele Gelehrten, die kritisieren diese Madhab-Geschichte? Ich sage, man kann ein Madhab haben, ist kein Problem, aber man darf nicht fanatisch sein. Warum kritisieren die Gelehrten diese Sache? Weil die Leute, die ein Madhab haben, die bevorziehen Madhab vor Koran und Sunna. Sag ihm, Allah sagt im Koran, der Prophet sagt, der sagt, aber unser Gelehrter hat das gesagt. Das geht nicht. Deshalb sagst du mir nicht, ich komme aus diesem Gebiet, deshalb ist für mich maßgebend. Maßgebend ist für dich und für mich und für alle Muslime, was im Koran ist und was die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Alles andere ist nicht maßgebend, barakallahu fik. Alles andere sind Aussagen von Leuten. Shafi'i, Ahmed, Malik und sowas, die sind Menschen. Und die könnten Fehler machen. Aber Koran und Sunna ist frei. Ja. Es ist ein Sual, ma fi da'i tarjim. Sual wadih. L'akhu wa sisa'al, ma hiya al-umur alati يعني تخرج من الإنسان ذكرناها. السؤال الثاني ويقول أنه يأتي مكان فيه شافعية وعندهم المنتشر هذا، فهل لما نقول الشافعية قالت هو قول الشافعي؟ لا، مو ضروري نقول قالت الشافعية، يعني علماء الشافعية جمهورهم. والمذهب الشافعي يعتمد على قول النووي، القول النووي بارك الله فيكم غالبه، وليس أقوال الشافعي نفسها. فقال ما هو الضابط لي؟ القرآن والسنة وليس كلام الشافعي. فذلك بعض أهل العلم ينتقد مسألة المذهبية لأنه فيها تعصب للمذهب. ما عنده مشكلة أنه يكون عندك مذهب تتلمذ عليه وتتعلم دينك عليه، ولكن ما تتعصب له أن يكون المذهب مبناه القرآن والسنة وليس أقوال الناس. لأنه مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم كلهم بشر ويخطئون ويصيبون. نعم. يغتسل وإذا كان الفراش قد يعني يبس مبلل أم يابس؟ إذا كان مبلل يستطيع أن يحته فقط، أم عفوا إذا كان يابس يحت، أما إذا كان مبلل فيغسل أو تتركه لحد ما ينشف وبعدين. Wenn man einen feuchten Traum gehabt hat, wenn man einen feuchten Traum gehabt hat und dann ist man wach geworden früh und da sieht man, dass zum Beispiel Bettlagen und sowas, die sind ein bisschen der Bruder schläft nackt vielleicht, auf jeden Fall dass sie feucht sind. Dass sie feucht sind. Was sollte man machen? Ja, wenn das noch feucht ist, dann wäschst du das. Wenn das nicht feucht ist, dann kannst du einfach das reiben und fertig. Na. Bedeckt Ruhe? Jetzt oder? طيب ما اليوم تعلمت شيء جديد؟ الحمد لله، احمد ربك. نفس الشيء ما في مشكلة. نعم. ها المرأة من ليلة الزفاف شو؟ ايه نعم طبيعي هذا، لانه دم عادي. This is eine gute Frau. Gute Frage. Entschuldigung. والله ما تعرف لأنه من هون ومن هون. Ich muss hier beachten Internet und ich muss hier beachten und hier beachten und hier beachten. der Bruder sagt, wenn man wenn man eine Frau, wenn man heiratet, wenn man heiratet und die Frau ist Jungfrau und wir wissen, Barakallahu fikum, wenn man eine Jungfrau entjungfert, dann gibt es Blut in der ersten Nacht. Ist dieses Blut unrein oder rein? Das ist reines Blut. Betet sie? Ja. Sie soll sich, wenn Geschlechtsverkehr gibt, sie soll sich waschen und dann kann sie beten. Weil dieses Blut kein Periodenblut ist. Auf jeden Fall, wir reden, Barakallahu fikum, wir reden später, bi'izni ta'ala, Barakallahu fikum, über Thema Al-Hayd. Yani, بعدين نتكلم. الدم هذا يا أخوة دم ليس دم حيض، فلذلك هذا طاهر، هذا طاهر، والمرأة تغتسل طبعا من الجماع وتصلي. نعم. لا أي واحد لحظة دقيقة خلوه عيد سؤال. لا لا لا عيد سؤال كويس اللي براسك قل لي خرج اللي براسك إذا في شيء هي أصلا حيضتها سبعة فاتت السبعة كم يوم خمس أيام أربع أيام تشوف الدم إذا كان الدم لسه مثل دم الحيض قد يكون حيض أما إذا ما كان مثل دم الحيض سبعة تقف وبعدين تصير لك تغتسل وتصير لك كل صلاة تتوضأ نعم هذا هو الحديث اللي تكلمنا عليه أنت ما كنت موجود أول شيء يمكن بارك الله فيكم دي بغودة اشتلت أنا فخاقة دي زيفش تيش إبريغنس دي زفخاقة والدس باي فيلن فخاون والدس فيلن فخاون ترفت بارك الله فيكم وانتبا لذلك أنا فخاو هات 7 Tage Periode. Nach 7 Tagen ist Blut noch nicht aufgehört. Ist Blut nicht aufgehört. Was soll sie tun? Nach 7 Tagen, dann sieht sie das Blut. Wenn das schwarz und stinkt, wenn das Blut schwarz ist und stinkt, dann barakallahu fikum, ist das noch Periode. Wenn das aber rot ist und stinkt nicht, dann ist Periode zu Ende, das ist Istihada, das ist eine natürliche Blutung oder das ist eine Blutung überhaupt. Dann wäscht sie sich und die soll für jedes Gebet Wudu machen. Die soll für jedes Gebet dann Wudu machen. Wallahu ta'ala ala ala. Na. Na. Die Gelehrten haben hier eine große Diskussion. Sehr große Diskussion. Nein, nein, es gibt eine Antwort. Das ist nicht gültig. Wallahu a'lam. Ja. بالنسبة لسؤالك, صحيح, الأغلبية تكلموا عن نوعين. يعني تكلموا عن المذي والمني ويذكروا البول. وما يذكروا كلمة الودي كثيرا وهناك من يذكر كلمة الودي على كل هو شيء يعني ليس دائم فهم؟ فذلك ما تدرس عنه كثير أنت ثانيا علم الأحياء اللي في بلادنا ما يدرسك الشرع فهم؟ ما يدرسك الشرع لأنه عم يدرسك مسألة أخرى ما يدرسك الأمور العامة والله نحن هذه الأمور في المدرسة درسناها يعني درسناها ولكن كنا طول الوقت نقعد لأنه كنا نستحي من لا والله أنا هيك als wir in der Schule über solche Themen gelernt haben barakallahu fikum über Medi und Wadi und solche Sachen wir haben die ganze Zeit gemacht wir haben die ganze Zeit gelacht weil wir uns so geschämt haben und waren unserer Gesichter barakallahu fikum rot geworden, weil wir uns geschämt haben. Der Bruder sagt, bei ihnen in der Schule, als sie das gemacht haben, sie haben auf den Kopf bekommen. Wenn man das gelacht. Wenn man gelacht hat. Subhanallah. طيب. Naam. Ja. قلنا لكم إذا دخلنا بعض الموضوع خير. أي شو تبع المساج؟ إذا صار عندك شيء نعم. لا لا لا انتبه يعني هلا لو لمستك مرأة مسجت لك مثلا ده بغض اشتلت أنا فخاك دس فيكليش دس فون ألتاك واز في هابن zum Beispiel du hast ein Problem mit deiner Hand und der Arzt schreibt dir Physiotherapie, verschreibt dir Physiotherapie und du musst zur Physiotherapie und es gibt dort Massage und es gibt nur Frauen und du musst unbedingt das machen, du bist gezwungen. Wenn die Frau jetzt Massage macht bei dir, ich würde empfehlen, dass du einen Mann suchst, weil das richtig ist. Aber wenn die Frau Massage für dich macht, ist dein Wudu ungültig? So einfach massieren nicht. Aber wenn du etwas ausscheidest, dann ja. Wallah, ein Mann kam zu mir einmal hier. Der hat mir gesagt, darf man mit seiner Ehefrau Geschlechtsverkehr, darf man mit seiner Ehefrau Geschlechtsverkehr haben, während die Frau ihre Periode hat? Wallah, ich habe das nie geglaubt. Wallah, ich habe das nie geglaubt. Und ich sage, wallah, damit man glaubt, was ich sage. Weil manche sagen, nur unmöglich. Ich war auch einer von den Leuten, die gesagt haben, unmöglich, dass ein Muslim das nicht weiß. Und nach zwei Tagen kam einer zu mir. Der hat mir gesagt, wenn die Frau Periode hat, darf man mit ihr Geschlechtsverkehr haben? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und uns Wissen in der Religion geben. Für unsere Brüder hier in der Moschee, inshallah, es gibt keine Fragen mehr. Was? Natürlich, aber die Sache ist so, Al-Bukhari selber, der hat manche Überlieferung als da'if bezeichnet, aber es gibt andere Überlieferungsketten. Auf jeden Fall, abgesehen davon, ob das sahih oder da'if ist, es gibt andere Hadithe, inshallah. Hier für unsere Brüder, inshallah, werden wir zu Ende bringen, keine allgemeine Fragen, weil wir das Thema nicht...